Hinweis für Fahrgäste, die in Hagen aufsteigen möchten. Dort kann die Unterstützung leider nicht ausgefahren werden. Achten Sie beim Aufsteigen deshalb verstärkt auf den Abstand zwischen Bahnsteig und Zug.